Also, am Samstagabend, ja, da war ich in der Disco gewesen und da habe ich mir alle gesehen. Die alle waren bestimmt geil, ja. Und da habe ich mir gedacht, ich mache die jetzt mal an. Da bin ich hingegangen und habe gesagt, hier alle, mir gefällt es mir obergeil. Hast du nicht mal Bock, mit mir was zu trinken, ja? Und dann hat sie gemeint, ja, sie hat Lust, mit mir was zu trinken. Da habe ich mir gedacht, okay, bin ich mit dir was trinken gegangen. Und dann habe ich sie gefragt, hey, ich habe mich in dich verliebt. Hast du nicht Lust, so eine kleine Beziehung mit mir anzufangen? Aber ich habe nur ans Ficken gedacht, ja, das war nur Spaß, ja. So bin ich, ja. Mein Kopf, der war nur beim Ficken, ja. Das war, also muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und dann habe ich halt so einen auf ganz treu gemacht, ja. Das hat mir wohl gefallen, weil sie hat gemeint, ob ich Lust habe, mit ihr nach Hause zu gehen. Und dann habe ich gesagt, natürlich, warum nicht? Und dann bin ich halt mit ihr nach Hause gegangen und dann zu Hause bin ich dann gleich auf sie gefallen. Gleich drauf. Dann habe ich keinen Treuen mehr gespielt, weil dann kam alles aus mir raus, ja. Der Perverse, Fast Age, ja. Okay. Natürlich habe ich sie gleich ausgezogen, ist ja klar. Hose aus, alles aus, schön. Meinen nassen Finger in ihre nasse Fotze rein, ja. Erstmal wissen, weißt du, wie ich meine? Sehr klar. Und dann war die Alte so heiß und ich, Idiot, hab kein Kondom gehabt. Und dann bin ich runter an die Nachtapotheke, hab mir ein Kondom geholt, ja. Und dann, ganz schnell natürlich, und dann hab ich mir den rübergezogen, ja. Und dann ging's halt ab. Richtig pervers. Alle Stellungen, alles, die alle war hammerhart. Und war richtig pervers, ja. Also, 2,5 Stunden. Ununterbrochen Hardcore-Sex, ja. Also, bitte, kannst du mir schon glauben, ja. Und dann, nachdem ich fertig war, ja, nachdem ich 112 Mal gekommen bin, habe ich mir gedacht, nix wie weg hier. Also, richtig schnell weg hier. Dann habe ich mich angezogen, die Alte hat geschlafen, ja. Habe ich mich angezogen, bin übers Balkon, das Wasserrohr entlang gekrochen und bin runter, weil die Tür war abgeschlossen. Der Schlüssel, den habe ich nicht gefunden. Also bin ich runtergezahlt in ein Taxi rein und bin weg. Nach Hause zu mir. Ah ja? Das war's halt. Weißt du, wie ich meine? Aber die alle werde ich auf jeden Fall öfters mal besuchen. Das stelle ich aber fest. Boah.